durch mein Fenster. Wahrscheinlich denkt er, was für ein Idiot. Leb, als wäre täglich 31. Dezember. Als hätte ich keine Angst vor dem Tod. Und dafür komm ich safe in die Hölle. Ich komm safe in die Hölle. Dafür komm ich safe in die Hölle. Ich komm safe in die Hölle. Yeah. 800 Euro für einen weißen Sweater. Und das Schlimme ist, ich weiß es besser. 20.000 weg für einen Monat Bed and Breakfast. 60k im Rucksack, das ist das Leben eines Backpack-Rappers. Wurde zu einem Diamanten unter Leistungsdruck. Noch immer das Gefühl, dass ich meinem Vater was beweisen muss. Wahrscheinlich treibt mich das in den Perfektionismus. Für meine Sünden gibt's keinen Exorzismus. Ich mein, das kostet hier 300, wenn ich Wäsche wasche. 16 Uhr, Bademantel, Kippe und Espresso-Tasse. Star geworden über Nacht. Frag nicht, was das mit der Psyche macht. Und das alles wegen Strophen schreiben. Etage 29 sagt, wie soll ich auf dem Boden bleiben? Ich lass paar tausend liegen bei The Corner. Ich hoffe, es gibt einen Himmel für einen Baller. Ich glaube, Gott sieht durch mein Fenster. Wahrscheinlich denkt er, was für ein Idiot. Leb, als wäre täglich 31. Dezember. Als hätte ich keine Angst vor dem Tod. Und dafür komm ich safe in die Hölle. Ich komm safe in die Hölle. Dafür komm ich safe in die Hölle. Ich komm safe in die Hölle. Yeah. In meiner Kindheit gab's kein Laissez-faire. Deswegen denk ich heute, ich brauch diesen SLR. Deswegen denk ich, ich muss Herzen brechen. Und dafür reicht kein Sex beim ersten Treffen. Ich will, dass sie anfangen, mich wertzuschätzen. Du bist nur Bestätigung und nicht mehr Prinzessin. Gott vergib mir, dass ich mit Gefühlen spiel. Das ganze Geld rausschmeiß in der Parfümerie. Ich glaub, ich verliere die Relation. Alles ist zu laut, bitte gib Gott ein Megafon. Fahr kein Auto ohne Stern oder ohne Pferd. Was ist das Leben ohne Rolex wert? Was wird aus den Kids, wenn das die Message ist? Wer sagt, dass das überhaupt die Message ist? Ich bin VIP bei Mr. Porter. Ich hoffe, es gibt einen Himmel für einen Baller. Ich glaube, Gott sieht durch mein Fenster. Wahrscheinlich denkt er, was für ein Idiot. Leb, als wäre täglich 31. Dezember. Als hätte ich keine Angst vor dem Tod. Und dafür komm ich safe in die Hölle. Ich komm safe in die Hölle. Dafür komm ich safe in die Hölle. Ich komm safe in die Hölle.